Das heißt voll aufgerissen. Warte mal, ich stell's mal wieder auf Mitte irgendwie. Achso, genau, meine Frage war, wie kann ich jetzt quasi die Mitte-Mischung so, dass ich quasi dich verstellen kann? Achso, warte mal, ich hab hier noch deine... Ah ja, ich hab hier deinen Pegel auch noch. Da ist, dass man die Mitte-Mischung einstellen kann. Ah ja, okay. Voice Talk